Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Fünftes Buch: Imperialismus und Impressionismus. Vom Deutsch-Französischen Krieg bis zum Weltkrieg. Willkommen zur 108. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Zur Abwechslung ist die Sendezeit wieder einmal bis zur letzten Sekunde genützt. Die laufende Hörerinnenschaft kann getrost die lange Route einschlagen und ich mich jeglicher Moderation enthalten. Zu danken ist dies alles allein meinem heutigen Sendungsgast Rudolf Taschner. Die Literatur. Zur Zeit der Französischen Revolution schrieb Goethe: Einen bedeutenden Nationalschriftsteller könne man nur von der Nation fordern. Indes der deutschen Nation die Umwälzungen zu wünschen, die klassische Werke hervorbereiten könnten, trage er Bedenken. Dieser Ausspruch zeigt, dass selbst ein Goethe nicht imstande war, Geschichte vorauszubestimmen. Denn die klassischen Werke kamen ohne Umwälzungen. Und als die Umwälzungen kamen, fehlten die klassischen Werke. Zur Zeit des Wallenstein und Wilhelm Meister, der Phänomenologie und der Farbenlehre waren die Deutschen keine Nation. Zur Zeit Baumbachs und Brachvogels waren sie eine. Die Blüte der Gotik und Scholastik wurzelt in dem kläglichen Fiasko der Kreuzzüge. Die italienische Renaissance entfaltete ihr Prachtvegetation inmitten der desolatesten politischen Verhältnisse. Calderon und Greco waren Zeitgenossen des völligen Niederbruchs der spanischen Weltmonarchie. Rom beherrschte die Welt, musste aber jedes Baumotiv, jede Dramentafel, jeden philosophischen Gedanken aus Griechenland beziehen. Als Karl der Große das römische Weltreich erneuert hatte, versuchte er auch eine geistige Wiedergeburt, die aber völlig misslang. Besteht also zwischen dem politischen und dem kulturellen Aufschwung eines Volkes das Verhältnis des Antagonismus? Aber die perikleische Ära ist die Frucht der Perserkriege. Die englische Renaissance fällt in die Zeit des Sieges über die Armada. Descartes, Pascal und Molière waren Untertanen Richelieus, Mazarins und Ludwigs des 14. Zweifellos hat die Geschichte ihre Gesetze, aber sie sind so geheimnisvoll und verwickelt, dass sie für uns aufhören, welche zu sein. Und so können wir denn auch nicht mit runden Worten erklären, wie es kam, dass Deutschland durch Sieg und Einheit fast aller seiner hohen Kulturtraditionen verlustig ging und Frankreich nach einer der furchtbarsten Niederlagen seiner Geschichte die berückende Flora einer ganz neuen Kunstwelt entfaltete. Die nächste Einwirkung des Krieges auf die deutsche Dichtkunst äußerte sich in einer Siegeslyrik, die durchwegs zweiten und dritten Ranges, unerlebt, konventionell, frostig, pathetisch war. Auch die beiden namhaftesten Lyriker des Zeitalters, Geibel und Freiligrath, versagten vollständig. Dieser reimt den höchst banalen Bilde. Nun wirf hinweg den Witwenschleier, nun gürte dich zur Hochzeitsfeier, o Deutschland, hohe Siegerin. Jener in billiger Blechmusik. Hurra, du stolzes, schönes Weib, hurra, Germania, wie kühn mit vorgebeugtem Leib am Rheine stehst du da. Auf dem Theater herrschten verlogene Reißer vom Typus des Narziss oder Pappendeckel-Historien nach der Art von Wilbrands Arion Messalina. Daneben liebenswürdige Stupiditäten im Stil der fliegenden Blätter wie Der Veilchenfresser und Krieg im Frieden. Auch Halms abgestandene Konditorware fand noch große Antwort und der brave Handwerksmeister Larange wurde allen Ernstes für einen Dichter gehalten. Das Hauptkontingent der Repertoirestücke aber war französischen Ursprungs, was auch von den Schauspielen Paul Lindaus gilt, des findigen Exploiteurs und Adapteurs der Sardou-Welt, der seinen Vorbildern sogar eine Zeit lang in der Gunst des deutschen Familienpublikums den Rang ablief, indem er sie mit kluger Feigheit enterotisierte. Die Romantalente von der Klasse Heise schrieben fleißig weiter und man muss konstatieren, dass das wertvollste Produkt der damaligen erzählenden Literatur die Memoiren der Frau Buchholz von Julius Stinde gewesen sind, der zwar selber ein ebenso großer Philister war wie seine Figuren, aber mit humorvoller Lebensbeobachtung ein frisches und treues Kulturbild der 80er Jahre geschaffen hat. Weshalb es nicht verwunderlich ist, dass Bismarck mit seinem auf allen Gebieten unfehlbaren Instinkt für das, was man beim Wein Körper nennt, die Herzensergießungen Frau Wilhelminens zu seiner Lieblingslektüre gerechnet hat. Ein Jahrzehnt lang dichtete Ernst von Wildenbruch, ohne die geringste Beachtung zu finden. Erst 1881 erschlossen ihm die Meininger mit einer Aufführung der Karolinger die Bühne. In seinen Dichtungen knarrt der komplette Apparat des Epigonendramas. Da gibt es gigantische Bösewichter, dämonische Mannweiber, schwache Königspuppen, einweihende Monologe ans Publikum, entlarvende Belauschungen, Atempo-Auftritte des gerade notwendigen Figurentheaters und Zusammenkünfte des gesamten Personals auf einem Generalschauplatz wie in einer Hotelhalle. Er exponiert meist ausgezeichnet, worauf ihm der Atem ausgeht und er dies dunkel fühlend sich übernimmt. Zumeist ballt er sehr zielbewusst die Szenenführung auf einen trompetenden Aktschluss hin, dem die momentane Wirkung selten versagt ist. Hierin, wie in allem, Schillerschüler. Es lassen sich nämlich drei Sorten von Aktschlüssen unterscheiden. Der Schillersche Rufzeichen-Aktschluss, der Aktschluss mit Fragezeichen, in dem unter anderem Hebbel exzelliert, und der Aktschluss des Gedankenstrichs, der packendste, aber auch die höchste Konzentration des Dichters und Hörers erfordernde, den Ibsen erfunden hat. Wildenbruchs Bühnensicherheit hat gar nichts mit Metier zu schaffen, sondern fließt aus einem gymnasiastenhaften Instinkt, weshalb seine Werke eine eigene Gattung bilden und mit anderen desselben Stils nicht verglichen werden können. Wildenbruch glaubt an seine betrunkenen Tiraden, seine Schwarz-Weiß-Technik, seine psychologischen Unmöglichkeiten. Er ist ein vollkommen voraussetzungsloser, verantwortungsloser, mit sich selbst spielender, kindlicher Amateur und das entzieht ihm jeder Kritik. Dieselbe naive Passion für bengalische Beleuchtung zeigt der sonst ganz anders geartete Ludwig Anzengruber, der 1870 mit dem Pfarrer von Kirchfeld im Theater an der Wien seinen ersten großen Erfolg errang. Die meisten seiner Stücke sind antiklerikal und eine Art dramatisierter Kulturkampf. In ihnen wird das Zölibat, die katholische Ehe, das Unfehlbarkeitsdogma, das Testieren zugunsten der Kirche in lebhaften Buntdrucken oft mit viel Humor bekämpft. In einzelnen Szenen und Chargen, aufblitzenden Moos und Zügen streift er ans Dichterische, im Wesentlichen ist er Melodramatiker. Bürgerliches Milieu schildert er mit den Augen des Provinzlers, der sich in die Stadt verirrt hat, bäuerliches mit dem deffriger Pinsel des Außenseiters. Wilhelm Busch. Wie der deutsche Bürger in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat, werden spätere Zeiten nur von einem Meister zuverlässig erfahren, der auf seine Weise auch eine Art Gesamtkunstwerk geschaffen hat. Von Wilhelm Busch. Über ihn ist aber schwer etwas zu sagen. Ludwig Speidel bemerkt einmal über den Schauspieler Fichtner: Sonst ist der Tadel die Handhabe, an der man auch das im Grunde Vortreffliche zu ergreifen pflegt. Fichtner aber als eine durchaus abgerundete Erscheinung ist so schwer zu fassen wie eine Kugel. Das Einfachste wäre, ihn in Bausch und Bogen zu bewundern, sich in Superlativen zu ergehen und die Ausrufungszeichen nicht zu sparen. Ebenso verhält es sich mit Busch. Er ist die personifizierte Vollkommenheit. Und man kann das eigentlich bloß konstatieren. Nachdem sein Oeuvre jahrzehntelang als ein harmloses Kasperltheater gegolten hat, gut genug für die Kinderstube und den Nachmittagscafé, ist es neuerdings Mode geworden, ihn als dämonischen Pessimisten und Nihilisten aufzufassen. Beides ist gleich irrig. Die unvergleichliche, undefinierbare Wirkung, die von Wilhelm Busch ausgeht, beruht einfach darauf, dass er niemals selber etwas macht, sondern das Leben machen lässt. Wirklichen Humor hat nämlich nur das Leben. Und das Einzige, was die Humoristen tun können, besteht darin, dass sie diesen Humor abschreiben. Das tun sie aber fast niemals, sondern sie denken sich allerlei verzwickte Situationen und Konflikte aus, die bar jeder echten Lustigkeit sind. Sie erreichen damit nur eine imitierte, konstruierte, zusammengeklebte Lustigkeit, die nichts Lebendiges und Überzeugendes hat, eine Panoptikum-Lustigkeit. Nehmen wir zum Beispiel jene Dichtung Buschs, die vermutlich seine allerbeste ist, obwohl sie verhältnismäßig am wenigsten bekannt ist, den Zyklus »Die Haarbeutel«. Busch schildert darin eine Reihe von typischen Formen der Betrunkenheit. Es sind geradezu klassische Studien, bis ins kleinste Detail lebensechte Kopien der Wirklichkeit. Busch setzt nichts hinzu und nimmt nichts weg. Er schreibt einfach ab, welche Komplikationen sich ereignen, wenn der Mensch betrunken ist. Er lässt den Humor des Lebens in sich einströmen, ohne etwas aus seinem eigenen Ich dazuzutun. Denn das wäre nur eine Abschwächung. Er sitzt da und wartet. Ob das Leben sich entschließen will, lustig zu sein, geschieht dies, so trägt er diese Lustigkeit einfach ein. Andererseits gibt es eine ganze Reihe von typischen Redewendungen und Situationen, über die jeder, auch der gebildetste und feinfühligste, unwillkürlich lachen muss, ohne dass er damit im Geringsten zu erkennen geben will, dass er diese Dinge für humoristisch oder gar für geschmackvoll hält. Wenn jemand sich neben den Stuhl auf den Boden setzt, so ist das zweifellos zum Lachen. Noch lächerlicher wird die Wirkung, wenn ihm bei dieser Gelegenheit die Hose platzt. Gibt ein Mensch einem anderen eine kräftige Ohrfeige, so ist das unleugbar köstlich erheiternd und wie erst, wenn es der Falsche war. Wer auf der Bühne böhmisch, jüdisch, sächsisch Rade bricht, kann sicher sein, dass ihn, was er auch immer sage, wiehernde Fröhlichkeit begleiten wird. Aber mit Ausnahme der allerordinärsten Theaterbesucher findet das heute kein Mensch auf der ganzen Welt mehr im Entferntesten komisch. Die Sache lässt sich vielleicht durch Atavismus erklären. Unsere rohen Vorfahren haben über diese Dinge wirklich ehrlich gelacht und unser Zwergfeld hat sich nun diese Erschütterungsanlässe gemerkt. Da es sich hier aber gewissermaßen um ein peripherisches, ein vegetatives Lachen handelt, das unserer Willkür ebenso entzogen ist wie unserer Verdauungstätigkeit, so fühlen wir uns nachher tief beschämt und verärgert. Man wird daher beobachten können, dass bei derlei Albernheiten zwar sehr viel gelacht, aber sehr wenig geklatscht zu werden pflegt. Wie bei allen großen Künstlern ist man auch bei Busch in Verlegenheit, wohin man ihn eigentlich rangieren soll. Ist das Primäre seiner Kunst die eminente zeichnerische Begabung, die eine ganz neue Technik der Karikaturistik geschaffen hat, nach der höchsten Kunstregel, le minimum de fort, le maximum de fait? Mit 6 Bleistiftstrichen umreißt er einen ganzen Lebenstypus, eine ganze Gesellschaftssphäre, ein ganzes Menschenschicksal. Ein gleichschenkliges Dreieck als Mund drückt mit der Spitze nach unten freudiges Entzücken aus, mit der Spitze nach oben herzliches Bedauern. Ein schräges Linienpaar über den Augen, ernsteste Bedenken. Ein Punkt in der Mitte des Antlitzes, bitteren Seelenschmerz. Oder war auch bei ihm im Anfang jene unbegreifliche Fähigkeit der Sprache, durch die allereinfachsten und allernatürlichsten Satzbildungen die ungeahntesten Wirkungen zu entlocken, wie etwa in dem schlichten Referat? Heut bleibt der Herr mal wieder lang, still währt sein Engagement. Da kommt er endlich angestoppelt, die Möbel haben sich verdoppelt. Die höchste Meisterschaft der Lautbehandlung zeigt er unter anderem auch in der Erfindung der Namen. Bisher hatte man die Komik auf diesem Gebiet in Begriffsassoziationen gesucht, was aber bloß witzig ist. So verfährt selbst noch Nestroy, wenn er zum Beispiel einen Wirt Punch oder einen Dieb Grabs nennt. Buschs Namen hingegen sind gefühlsdeskriptiv, onomatopoetisch. Sie malen nicht mit Anspielungen, sondern mit Klängern, wie dies der große Lyriker und das kleine Kind tut. Ein milder, salbungsvoller Rektor heißt Debisch. Ein barscher, plattfüßiger Förster Knarzje. Ein grauslicher alter Eremit Krökel. Ein dicker Veterinärpraktikant Zutit. Ein flotter Kavalier Herr von Knatzl. Schon bei dem einfachen Namen Nolte steigt die ganze muffige und doch anheimelnde Hinterwelt eines kleinen deutschen Landnestes auf. Man wird Busch vielleicht noch am ehesten gerecht werden, wenn man ihn einen großen Philosophen nennt. Sein frommer, naturnaher Panpsychismus erinnert an Andersen. In der Beseelung aller Wesen und Dinge erreicht er das Äußerste. Gibt es eine rührendere und intimere Tierbiografie als Hans Huckebein oder Fips der Affe? Neben ihnen schrumpft der dicke Brehm zum dürren Nachschlagwerk zusammen. In dem Gedicht »Die ängstliche Nacht«, dessen Anfangsverse soeben zitiert wurden, bildet das Mobiliar eine förmliche, organisierte Gegenpartei, und zwar eine anarchistische. Kleiderhaken, Wanduhr und Stiefelknecht befinden sich in voller Revolution. Der unparteiische Bericht über den Kampf mit diesen boshaften, hinterlistigen Geschöpfen verursacht Herzklopfen. Zudem besitzen Buschs Porträts, wie gesagt, auch einen außerordentlichen kulturhistorischen Wert. Da steht er vor uns, der deutsche Philister, mit seinen Konventionen und Schrullen, seinen täglichen Wünschen und Meinungen, seiner Art zu gehen, zu stehen, zu essen, zu trinken, zu leben und zu sterben. Karikiert und merkwürdigerweise, doch nicht im geringsten verzerrt, ein Gesamtbild, an dem die verstehende Güte ebenso mitgearbeitet hat wie die scharfe Kritik. Denn der Künstler kann nicht polemisieren, befeinden, er ist ein Verklärer und Rechtfertiger des Daseins. Und wenn die Menschen und Dinge durch sein Herz hindurchgegangen sind, so kommen sie schöner wieder ans Tageslicht, als sie jemals vorher gewesen sind. Goethe war nur dadurch imstande, aus seinem Leben ein so vollendetes Kunstwerk zu machen, weil er es immer als berechtigt anerkannte, in all seinen Bildungen. Deshalb vermochte er es zu beherrschen. Shakespeare konnte nur darum die menschlichen Leidenschaften so faszinierend gestalten, weil er sie alle gelten ließ. Hätte er sich pharisäisch und hochnäsig über den Falstaff gestellt und ihn als einen Auswurf der Menschheit betrachtet, so hätte er ihn niemals schildern können. Aber er hat ihn geliebt, in all seinen Infamien, Hohlheiten und Verkommenheiten, und so wurde dieser miserable Kerl ein Liebling der ganzen Menschheit. Und er hat seinen Macbeth geliebt, seinen Iago, seinen Richard Gloucester, all diese schwarzen Schurken waren ein Stück von seinem Herzen. Franz Mohr dagegen wird an allen Ecken und Enden zur Psychose. Wir glauben nicht recht an ihn. Und warum? Weil sein Erzeuger selbst nicht recht an ihn glaubte, weil er ihn nicht genug lieb hatte. Hasst der Zoologe den Maulwurf? Nein, das überlässt er dem Gartenknecht. Busch macht sich über den deutschen Bürger ununterbrochen lustig, aber man hat alle diese Menschen gern. Den Tobias Knopp, den Vetter Franz, den Balduin Bälam, den Pater Filutius sogar. Das Gegenstück ist die Konzeption des goethischen Mephisto. Mephistos Ironie ist die echt satanische Ironie, die in der Bosheit ihre Wurzel hat und darum kann sie auch nicht lachen machen. Denn die Bosheit ist das Ernsteste und Traurigste, was es auf der Welt gibt. Und darum muss Mephisto immer wieder unterliegen. Er ist zu ewiger Sterilität verurteilt, denn der Hass ist niemals produktiv, sondern immer nur die Liebe. Fernsprecher, Glühlampe und Fahrrad. Wenn wir die beiden Säkularerscheinungen Wagner und Busch außer Betracht lassen, die übrigens beide in einer früheren Periode wurzeln, Wagner in der französischen Romantik, Busch im Biedermeier, von Nietzsche wusste damals außer einigen Wagnerianern kein Mensch auch nur den Namen, so sind in jenem Zeitraum deutsche Leistungen von europäischer Bedeutung nur auf dem Gebiet der Naturwissenschaften, und zwar der angewandten, zu verzeichnen. In der Chemie, da wichtige neue Synthesen gelangen, und in der Elektromechanik. Gay-Lussac hatte bereits den Nachweis erbracht, dass der elektrische Strom imstande ist, Stahl zu magnetisieren, und Faraday, dass umgekehrt auch der Magnetismus elektrische Ströme zu erzeugen vermag. Auf der Kombination von Elektromagnetismus und Magnetoinduktion beruht das von Werner Siemens gefundene und ausgebaute Dynamo-Prinzip. Dieser kam nämlich auf den ebenso einfachen wie geistreichen Gedanken, dass man bloß Elektrizität und Magnetismus aufeinander einwirken zu lassen brauche, um eine dauernde Kraftquelle zu erhalten. Der Strom verstärkt den Magneten, dieser wieder den Strom, und durch dieses Wechselspiel steigert sich die Magnetelektrizität zu immer höherer Energie. Auf dieser Basis entstand ein ganz neuer Maschinentypus, der das Antlitz der Erde verändert hat. Schon 1870 begann man, die ersten großen Wechselstrommaschinen zu bauen. 1879 brachte Siemens die wichtigste Anwendungsform des Elektromotors, seine elektrische Eisenbahn, in Berlin zur ersten Vorführung. 1880 erfand er den elektrischen Fahrstuhl. Auch das Prinzip des Fernsprechers ist von einem Deutschen gefunden worden, dem Lehrer Philipp Reis aus Gelnhausen. Der von ihm Telefon genannte Apparat machte Töne, die in den Geber gesungen wurden, hörbar, wenn auch mit abweichender Klangfarbe. Die Übertragung gesprochener Worte gelang jedoch nur unvollkommen. Praktisch brauchbar wurde die Erfindung erst durch den von Graham Bell konstruierten Fernhörer, der von diesem zum ersten Mal im Jahre 1876 auf der Weltausstellung in Philadelphia gezeigt wurde. Er besteht im Wesentlichen aus einem Stabmagneten, einer Induktionsspule und einer sehr dünnen Eisenplatte. Diese wird durch die Schallwellen in Schwingungen versetzt, die den Magnetismus des Stabes beim Heranschwingen verstärken, beim Zurückschwingen schwächen. Durch diese magnetischen Änderungen werden in der Induktionsspule Wechselströme erzeugt, die auf die Induktionsspule des Empfängertelefons durch Leitung übertragen werden und im dortigen Eisenkern analoge Modifikationen des Magnetismus hervorrufen. Die Folge hiervon ist, dass die Platte durch abwechselnden Anziehens und Loslassens in dieselben Schwingungen versetzt wird wie die Platte des Sendertelefons. Die Schwingungen übertragen sich auf die Luft und werden hörbar. Durch diese Umsetzungen geht aber den Schallwellen ein großer Teil ihrer Bewegungsenergie verloren, weshalb der Ton in der Empfangsstation viel schwächer vernommen wird. Diese Kraftvergeudung wird durch das Mikrofon behoben, das 2 Jahre später von Hughes ersonnen wurde. Beim Bell'schen Apparat erzeugen die Schallschwingungen elektrische Ströme. Es genügt aber, wenn sie an einem bereits vorhandenen Strom bloß periodische Schwankungen in der Stromstärke hervorrufen. Dies wird im Mikrofon durch variablen Kontakt zweier Kohlenstäbchen erzielt, da der elektrische Strom für Änderungen im Widerstande eines Kohlenleiters sehr empfindlich ist. Das erste deutsche Fernsprechnetz wurde 1881 in Berlin eröffnet, einem Deutschen, und zwar einem Österreicher. Ist auch die Erfindung des Gasglühlichts zu verdanken, das nach ihm Auerstrumpf genannt wird. Von noch größerer Bedeutung war die bereits 6 Jahre früher, 1879, von Edison konstruierte Glühlampe. Ihr Prinzip beruht auf der Tatsache, dass in jedem Leiter, der von einem elektrischen Strom durchflossen wird, Wärme erzeugt wird, und zwar umso mehr, je länger der Strom fließt. Infolgedessen kann man einen Kohlefaden durch Elektrizität zum Glühen bringen. Da sich aber die glühende Kohle mit dem Sauerstoff der Luft verbindet, so verbrennt sie sehr rasch. Dies wird dadurch verhindert, dass man sie in eine luftleere Glasbirne schließt. In demselben Jahre flammte auch die erste Bogenlampe auf. Ihren Hauptbestandteil bilden 2 aus einer besonderen Masse hergestellte Kohlenstäbe, die sogenannten Dochtkolben, die, einander auf eine bestimmte Distanz genähert, ein prachtvolles blau-weißes Licht erzeugen, den elektrischen Flammenbogen. Man kann die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts in doppeltem Sinne das Zeitalter der Kohle nennen, weil nicht nur die neuen Formen des Transports und der Güterzeugung, sondern auch das Fernsprechwesen und die moderne Beleuchtung ihr Werk sind. Eine wesentliche Veränderung des Stadtbilds brachten auch die Fahrräder, die bereits zu Anfang der 70er Jahre fabrikmäßig hergestellt wurden, aber in ihrer ersten Form wenig beliebt waren. In England nannte man sie Knochenschüttler. Um 1880 benutzte man das Velociped, ein hölzernes Hochrad, das aber immer noch sehr unbequem war. Erst als man 1885 mit Hilfe von Luftreifen und Drahtspeichen handliche Niederräder baute, war der Sieg des neuen Fortbewegungsmittels entschieden. Die Stereochemie. 1874 begründete van 't Hoff die Stereochemie. Wie bereits erwähnt, hatte Berzelius die Erscheinung der Isomerie, dass Körper von der gleichen chemischen Zusammensetzung ganz verschiedene Eigenschaften besitzen können, dadurch zu erklären versucht, dass in ihnen die Atome so verschieden gelagert seien, was er Metamerie nannte. So hat zum Beispiel der Weingeist dieselbe Zusammensetzung wie der Holzäther. Beide enthalten 2 Atome Kohlenstoff, 6 Atome Wasserstoff und 1 Atom Sauerstoff. Man nimmt jedoch an, dass die 2 Kohlenstoffatome in jenem direkt aneinander gebunden sind, in diesem durch den Sauerstoff verbunden sind. Auf diese Weise gelang es, für sehr viele Substanzen eine Formel aufzustellen, die ein Bild von ihrer Struktur oder chemischen Konstitution lieferte. Es zeigte sich aber, dass es zahlreiche Stoffe gibt, die bei gleicher Bindungsweise der Atome doch noch Verschiedenheiten aufweisen. Dies versuchte man mittels einer neuen Betrachtungsweise zu verstehen, die die Atome nicht mehr als punktuelle, sondern als dreidimensionale Gebilde, als Körper ansah und ihnen eine bestimmte Form zusprach, zum Beispiel dem Kohlenstoff, die des Tetraeders. Die Stereochemie verlegt also ihre Formeln in den Raum. Die Marskanäle. 1877 entdeckte Hall die beiden Miniaturmonde des Mars, Deimos und Phobos, die, ungefähr gleich groß und nur während der stärksten Erdannäherung des Planeten bemerklich, einen Durchmesser von 8 bis 9 Kilometer besitzen. Die Umlaufszeit des Inneren, Phobos, beträgt rund 7,5 Stunden, die des Äußeren etwa das Vierfache. Ein Jahr später wurde die gesamte zivilisierte Welt durch die Entdeckung der Mars-Kanäle in Aufruhr versetzt, die dem Mailänder Astronomen Giovanni Schiaparelli zu verdanken ist. 1882 beobachtete er ein zweites, beunruhigendes Phänomen, ihre rätselhafte, zeitweilige Verdopplung. Er selbst hielt die Kanäle für natürlich entstandene Gebirgsformationen, was aber wegen ihrer wunderbaren Regelmäßigkeit wenig Wahrscheinlichkeit für sich hat, es sei denn, dass man sich entschließt, für die Marsoberfläche ganz andere Bildungsgesetze anzunehmen, als sie jemals auf der Erde beobachtet wurden. Ebenso gezwungen klingt die von den damaligen Astronomen aufgestellte Erklärung, die Verdopplung sei eine optische Täuschung, hervorgerufen durch Doppelbrechung des Lichts. Viel plausibler ist die Hypothese Camille Flammarion's. Auf dem Mars gibt es nämlich fast keinen Regen und nur ein einziges, wenig tiefes Meer im Süden. Der Mars leidet daher an Wassermangel. Flammarion nimmt nun an, dass jene schnurgeraden Riesenrinnen, die über die Landflächen laufen, ein Erzeugnis intelligenter Wesen sind, das den Zweck hat, das Wasser von den Polkappen zu leiten, wenn es im Sommer schmilzt. Der Eindruck, dass die Kanäle sich verdoppeln, würde dann dadurch entstehen, dass sich alljährlich beim Wasserzustrom an ihren Rändern eine üppige Vegetation entfaltet. Aber auch diese Auslegung krankt noch immer an einem zu starken Anthropomorphismus, der sich nicht zu der Annahme entschließen kann, dass die Marsbewohner mit uns im Bau, Körpermaterial, Sinnesorganen nicht die geringste Ähnlichkeit und daher vollkommen andere Lebensbedürfnisse und vollkommen andere Werkzeuge zu deren Befriedigung besitzen. Vielleicht konzipieren sie die Welt durch elektromagnetische Empfindungen, vielleicht nähern sie sich vom Licht, vielleicht bestehen sie aus Gas. Die Annahme vieler Forscher, dass der Mars unbewohnt sei, weil auf ihm die Luft dünner und das Wasser spärlicher ist als bei uns, fließt aus einer blamablen, provinziellen Perspektive. Den Sinn der Marskanäle werden wir vermutlich niemals verstehen. Aber ihre Existenz ist ganz unbezweifelbar. Percival Lowell hat sie sogar fotografiert. Lieber Herr Professor Taschner, vielen herzlichen Dank fürs Lesen. Haben Sie zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Ein persönlicher Bezug ist naturgemäß nicht möglich, weil ich ihn ja persönlich niemals gekannt habe, aber ein gewisser Bezug besteht schon. Ich habe die Kulturgeschichte der Neuzeit einmal, kann ich mich erinnern, sogar während eines Italienaufenthaltes mit großem Interesse gelesen. Ein sehr sympathischer Mensch, Friedell, weil er das ist, was ich den wirklich begnadeten Dilettanten nennen würde. Jemand, der es wagt, und das muss doch wirklich jeder wagen, der sagt, ich möchte nicht ganz sinnlos auf dieser Welt leben, der es wagt, auf das Wesentliche zu stoßen, ohne Hemmungen zu sagen, ja, ich betreibe Philosophie, ich beschreibe die ganze Welt, so wie ich sie sehe, so gut ich einfach kann. Das können vielleicht andere, die Gelehrten, besser, aber die können es einfach nicht so vermitteln, weil sie den Überblick nicht haben. Den habe ich, er ist ein großer Mann gewesen, wie Sie ja wissen, er hat einen Überblick gehabt. Ja, dieses Wagnis zu sagen, selbst wenn ich nicht der Experte bin, trotzdem darüber zu sprechen, auf die Gefahr hin, dass man mir Fehler nachsagt, das muss halt sein, aber ein guter Gedanke ist manchmal besser als eine genau explizierte Arbeit, selbst wenn bei diesem guten Gedanken Spreu vom Weizen auch fällt und dieser Spreu halt auch akzeptiert werden muss, also das gefällt mir recht gut. Vielleicht auch deshalb, weil wenn ich selbst Mathematik mache und Geschichten erzähle, sind diese Geschichten vielleicht auch alle erfunden, sind non vero ben trovato. Aber das Ziel ist vor Augen, die Menschen zur Aufklärung zu bringen, zum Verstehen zu bringen. Und ich glaube, das ist auch sein Ziel gewesen, die Menschen zu verstehen zu bringen. Was macht unser Dasein, wie wir jetzt sind, wirklich aus? Und da muss ich einfach die Wurzeln erfassen, die Kulturgeschichte betrachten. Und die Gefahr, dass wir jetzt in einer wurzellosen Zeit immer mehr und mehr leben, ist ja gegeben. Darum ist ja auch Ihr Projekt so wertvoll, dass Sie also da versuchen, ein Enracinement, so nennt das Simone Weil, Enracinement, eine Einwurzelung der Menschheit zu vollziehen. Wenn wir die Wurzeln verstehen, wir können ja die Vergangenheit überhaupt nie verstehen, die werden wir nicht verstehen, aber ein bisschen hineinzuriechen, das sollte uns gelingen und das macht halt so großartiger. Und dann diese schräge Art, nicht dieses kleine Drama über Goethe, wo Goethe als Schüler auftreten muss und völlig versagt, weil er selbst ehrlich sagt, die Farbenlehre ist sein bestes Werk und der Professor sagt, das kann doch nicht wahr sein, dass das richtig ist. Also dieses von der Flanke hereinkommen und die Sachen einfach neu sehen, das ist einfach großartig. Und dann auch die Leichtigkeit und die Gelassenheit, die er besitzt, das ist auch schön. Allerdings denke ich, dass auch Friedel seine Zeit als wurzellos empfunden hat. Höchstwahrscheinlich ja. Höchstwahrscheinlich ja, weil es ja wirklich, also so viele Wurzeln ausgerissen wurden. Ich meine, er hat es erleben müssen. Das ist ja für die Leute damals unverständlich gewesen. Ein Riesenreich von 50 Millionen, ja, durch die Idiotie von irgendwelchen möchtegern Generälen wie den Hötzendorf verursacht. Ein alter Kaiser weiß nicht mehr recht, was er machen soll. Da passiert einfach eine Katastrophe, wirklich eine Katastrophe in der ganzen Menschheit. Ich meine, ich weiß nicht, ob nicht danach aus dieser Katastrophe nicht etwas Gutes wieder, wie wir leben ja jetzt in einer guten Zeit, hervorgekommen ist, aber durch diesen Abgrund, durch den man da durchgehen musste, das war schon schrecklich. Und da kommt natürlich auch Wurzellosigkeit mit hinein, weil die Menschen haben nicht mehr gewusst, was sind noch diese alten Werte, wo sind die noch geblieben? Das galt ja alles als hohl und es war ja auch schon von vornherein hohl. Es war ja in der Ende der Monarchie, war ja in Wirklichkeit alles hohl. Und die gute Gesellschaft mit ihrer Etikette, das war in Wirklichkeit ja Oberfläche. Und unten war bereits die Fäulnis. Ja. Ich weiß nicht, ein großer Aphoristiker hat gesagt, das ist bei allen Staaten so, sie sind glanzvoll an der Oberfläche, aber der Glanz bedeckt immer nur den Rost. Ja. Und durch diesen Rost muss man dann hindurch marschieren und hoffen, dass man dann trotzdem zu einem festen Mark kommen kann, wenn es noch existiert. Und das gibt es schon noch in gewissen Momenten der Geschichte, wo man sagt, ja, da haben wirklich große Geister der Welt etwas gegeben, von dem wir noch immer zehren. Und er erzählt es ja auch nicht. Also für ihn ist Goethe und Shakespeare und sowas, das sind ja Lichtgestalten, was sie auch wirklich sind. Für den hat auch andere Lichtgestalten, wo man sich fragt, ob das wirklich so große Lichtgestalten sind. Also er schätzt ja Wagner zum Beispiel recht hoch ein. Diesen Wagner, ja. Nicht? Und heute weiß man schon, dass Wagner menschlich jedenfalls gesehen ein Scheusal war. Und seine Musik ist wohl am besten dann dargestellt von Lorraine Marcel, wo sie die Wagnerschen Kompositionen ohne Worte spielen. Das lässt sich hören, das ist wirklich großartig. Aber wenn Sie dann, sich dann vorstellen, das wird wirklich ernst genommen, was er da geschrieben hat in dem Libretto, dann greift man sich schon am Kopf. Und sogar Nietzsche hat es dann zum Schluss erkannt. Also der Mann ist verrückt geworden, ja, das stimmt, das stimmt. Friedel ist in seinem Urteil immer sehr explizit, sei es im Negativen, sei es im Positiven. Im ersten Teil der Passage, die Sie gelesen haben, wirft er mit sehr vielen Namen herum, die uns heute alle miteinander oder die wenigsten davon noch ein Begriff sind. Mir auch nicht, ja. Gott sei Dank vielleicht. Ja. Also er weiß ja sehr viel. Man sieht ja, wie unglaublich belesen er war. Er hat ja das Schreckliche auch alles jedenfalls anlesen müssen und sagen können, Gott im Himmel, was haben die alles da gemacht? Es ist aber auch wirklich interessant, dass gerade in Deutschland, als die deutsche Kleinstaaterei herrschte, da gab es ja mehrere hundert Kleinstaaten in Deutschland. Und da ging es Deutschland kulturell gar nicht so schlecht. Wirklich gut. Man muss sich vorstellen, jeder dieser kleinen Staatenlenker, jeder dieser kleinen Herzöge wollte für sich so eine kleine Universität haben, aber nicht damit er irgendwie protzen kann, sondern er wollte die Universität haben, damit er für seine Viecher die Veterinärleute hat und für seine Bevölkerung die paar Ärzte und die paar Rechtsanwälte. Und aus diesen Universitäten sind hervorgekommen die großen Geister, Hölderlin und Hegel, die waren alle in Tübingen zusammen und Schelling, nicht? Das hat man nicht geplant, da gab es kein Bologna. Das ist einfach so entstanden, weil die Aura vorhanden war, um das entstehen zu können. Heute in diesen großen Strukturen will man machen, man will die Exzellenz gleichsam auf dem Papier konstruieren und herauskommt einfach nur die Enttäuschung. Die Enttäuschung. Ja, man kann Exzellenz einfach nicht fordern. Das können Sie nicht fordern. Sie können nur vorbereiten, dass vielleicht so etwas zustande kommt und dann hoffen, dass der Kairos herabkommt und dann zulassen. Und wenn Sie bedenken, dass der große Gödel, einer der bedeutendsten Mathematiker des 20. Jahrhunderts, in Wien aufgewachsen, lebensfremder Mensch ist, der hätte nie, auch nicht die geringste Idee gehabt, selbst die Adresse für einen EU-Antrag zu schreiben, geschweige denn zu wissen, welche Wissenschaft man studieren muss, um EU-Fördergelder für die Forschung zu lukrieren. Also der Mensch wäre untergegangen, völlig sinnlos. Das heißt, das, was da jetzt erzeugt wird, ist gut gemeint und das ist im Allgemeinen immer das Gegenteil von dem, was dann gut ist. Wir sollten unser Heil also wieder etwas mehr in der Kleinteiligkeit suchen? Ich glaube, dass zum Teil das Kleine ganz gut ist, ja. Ich meine, das ist auch die Lösung von Krisen, dass man sagt, ja Kinder, wollen wir doch einmal zusammen im Kleinen versuchen, uns zusammenzufinden und etwas Gescheites zu machen, unsere eigenen Bedürfnisse selbst zu entwickeln. Denn jeder Mensch hat ein Bedürfnis und wir kommen aus der Krise im Allgemeinen höchstwahrscheinlich dann heraus, wenn plötzlich ein neues Bedürfnis entsteht. Das neue Bedürfnis ist so groß, dass dann die alten Schulden, die man gemacht hat, fast vergessen werden, weil man etwas Neues erzeugen möchte. Sie müssen sich vorstellen, also es ist natürlich ein großes Projekt gewesen, das war Kennedy, als der Sputnik da herumgelaufen ist und Gagarin als erster Mensch ins All geschossen worden ist, hat Kennedy gesagt, aber wir wollen als erster auf dem Mond sein. Hat ein Bedürfnis geschaffen, hat einfach nur ein Bedürfnis geschaffen. Wir wollen das erst auf dem Mond sein. Völlig sinnlos, dass man auf dem Mond sein möchte. Was habe ich davon, dass da zwei Leute da herumtapsen auf dem Mond und irgendwie erklären mit vorher eingelernter Rede, das ist der kleine Schritt für einen Menschen und der größte Schritt für die Menschheit, ist alles recht lieb und schön, aber das bringt ja nichts, außer die Idee, ich möchte es haben. Und Kennedy sagte, wir wissen, dass es schwer ist und darum machen wir es. Nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist und weil wir es zusammenbringen wollen. Und eine ganze Nation hat gesagt, das machen wir. Und dann hat man ein Bedürfnis gehabt. Wir müssen jetzt die Technologie herstellen, dass wir auf den Mond kommen. Ja, und plötzlich entsteht diese Technologie. Und man vergisst das, was vorher irgendwie schlecht gemacht worden ist und wo man sagt, da war Amerika noch nicht so gerade toll dran. Nein, sie machen jetzt eine Technologie, sie erzeugen Transistoren, sie erzeugen Computer und unglaublicherweise, das braucht heutzutage jeder, obwohl die ganze Mondfahrerei völlig sinnlos war. Also sie können diese Planungen, und wenn sie eine kleine Gruppe haben und sich fragen, was ist in der kleinen Gruppe, sind die Bedürfnisse, dann lässt sich das viel leichter regeln als in einer großen Gemeinschaft. Das ist viel, viel komplizierter. Da brauchen sie sozusagen charismatische Figuren, wie Kennedy einer war. In der kleinen Gruppe brauchen sie Gott sei Dank diese Charismatiker nicht. Und Charismatiker können ja auch gefährlich sein. Charismatiker können ja nicht immer nur gut sein, nicht? Der Helmut Schmidt fürchtet ja Charismatiker, weil er hat ja unter einem dienen dürfen. Wie er dann gesagt hat, sogar seine Pflicht erfüllt, hat der Helmut Schmidt nämlich genauso gesagt wie Waldheim, komischerweise, nicht? Also, und dieser Charismatiker war ja ein schrecklicher Charismatiker, aber charismatisch war er trotzdem, nicht? Also man muss sehr große Angst haben, die richtigen Charismatiker zu erwischen. Wie finden wir die? Ja, wenn dem ich betrachte die Geschichte, da lese ich doch wieder Friedel und schau, was gab es für Charismatiker, ist doch gar nicht so übel. Allerdings finde ich einige der Charismatiker, die Friedel toll findet, wieder weniger toll. Ja, natürlich. Toll. Ja. Ich meine, man muss dieses Buch mit dem richtigen Abstand lesen. Das ist sehr wichtig. Also zu sagen, hier lerne ich wirklich etwas und diese Fakten sind alle richtig und mit denen kann ich das, nein, das nicht. Man muss es mit einer Gelassenheit, auch mit einem Abstand lesen. Man muss sagen, also lieber Egon Friedel, da stimme ich da überhaupt nicht mit dir überein. Und ich glaube auch, dass er gar nicht wollte, dass man sagt, da sind wir wirklich alle einverstanden, was du sagst. Er will ja die Herausforderung, er will sogar provozieren und sagen, ja, also Friedrich II., das ist so die Apotheose des deutschen Geistes. Ist ja ein Witz. Das war ja auch ein etwas gehemmter und eigenartiger Knabe, nicht? Nochmal zurück zur Kleinteiligkeit. Der Trend geht ja eher ins Große. Und das würde ich teils auch irreversibel sehen, wenn auch vielleicht das große Konstrukt auf der politischen Ebene, also in dem Fall die EU zum Beispiel, reversibel sein mag, theoretisch zumindest. Das Zusammenwachsen der Welt, das Kleinerwerden der Welt durch den Fortschritt der Kommunikationstechniken würde ich als irreversibel bezeichnen. Wie ließe sich da noch Raum für Kleinteiligkeit in einer ausgewogenen Balance schaffen? Aber das ist das Interessante, dass man gerade diese Kleinteiligkeit unglaublich will, sogar in einer absurden Art und Weise. Man spricht davon, dass die Welt zu einem Dorf wird. Nun, wissen Sie, wie das Dorfleben ist? Das ist das Schrecklichste, was man sich vorstellen kann. Jeder kennt jeden. Keiner kann einmal wirklich etwas machen und sagen, ich tue etwas und ich kann anonym bleiben. Das Dorfleben wurde endlich einmal ersetzt durch das Stadtleben, denn die Stadtluft macht in jeder Hinsicht frei. Frei von den Zwängen, denn die Dorfbewohner waren ja unter dem Landesherrn, in der Stadt war man frei als freier Bürger, aber auch frei davon, dass man beobachtet wird und immer kontrolliert wird. Unglaublicherweise sucht man das Weltendorf und nicht die Weltenstadt. Das ist ein sehr symptomatisches Ereignis. Also sozusagen, wenn man so klein wird, dass man dann zum Dorf geworden wird, dann sage ich, diese Miniatur, das ist mir das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Da ist sogar noch Spießertum erträglicher als dieses Dorfleben, das in seiner Muffigkeit geradezu bedrückend ist. Nein, das Stadtleben, das ist die richtige Stadt zum Beispiel. Wien ist zum Beispiel noch eine wunderbare Stadt, die ist nicht so groß. Wenn es zu groß ist, Dann fühle ich mich verlassen, nicht? Und da weiß ich nicht mehr aus und ein. Die Freundschaften, die ich habe, sind dann auch nur mehr so kleine Zellen in einem riesigen Monster und ja, dann fühle ich mich einem Leviathan ausgesetzt. Nein, also gerade dieses Mittelmaß an Größe, das ist sehr, sehr interessant, dass man das zu finden versucht. Und ich glaube nicht, dass wir derzeit den Willen haben, dieses wirklich zu finden. Aber vielleicht wird es kommen, mein Gott, ja. Wir haben Zeit, wir müssen auch gelassen bleiben. Nicht? Ich bleibe immer gerne gelassen. Sie erwarten einen Paradigmenwechsel? Ja, wird immer kommen. Sicher, ja, glaube ich schon. Ich fürchte, dass er vielleicht etwas abrupt kommen wird. Ich habe gewisse Ängste, dass wenn die Krise so bleibt, wie sie ist, dass die Leute dann irgendwelchen Verkündern nachlaufen werden, die sagen, ich weiß, wo es lang geht. Dann haben sie natürlich wiederum nicht Friedel gelesen, wo drinnen steht, dass solche Leute, die wissen, wo es lang geht, gefährliche Leute sind. Und gut, kann uns passieren, wenn wir klug sind oder wenn diese Leute, die wissen, wo es lang geht, zu dumm sind. Derzeit sind ja, sagen wir mal, innerhalb von Österreich sind ja keine gescheiten Leute in Sicht, die sagen, ich weiß, wo es lang geht und dort fahrt ihr hin und das sind dann die großen Verführer. Also dann könnte es sich gut ausgehen, aber es wird einen Paradigmenwechsel sichten. Warum denn nicht? Es muss die Geschichte ja weiter wachsen. Obwohl es natürlich schöner wäre, wir würden jetzt nicht in einer geschichtsträchtigen Zeit leben. Ja. Ich wünsche dir interessante Zeiten, ist ein Fluch in alten China. Ja. Friedel sagt uns gewissermaßen natürlich auch, wo es seiner Meinung nach lang geht, dass von den Namen im ersten Teil ihrer Lesung heute kaum mehr einer bekannt ist. Legt den Verdacht nahe, dass er in seinem Urteil, in seinem vernichtenden Urteil, ausgenommen Wilhelm Busch, nicht Unrecht gehabt haben dürfte. Ja, hat er wirklich gewusst, wo es lang geht? Hat er eine Geschichtsphilosophie gehabt, wo er sagt, das ist so wie beim Hegelschen, ja, da habe ich ein nahes Ende, das siegt, trotz aller Widernisse, der Weltgeist mit seiner List. Ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat dann doch in einer Zeit gelebt, wo er dann gemerkt hat, es geht nicht gut. Und das hat er ja selber erleben müssen in seiner Gänzgasse, wo dann geklopft worden ist. Das ist ja das Absurdeste. Nicht er, der die Deutschen geliebt hat, wie viele andere Juden, nebenbei gesagt auch. Die Juden haben die Deutschen geliebt, ohne Ende. Das war eine unerwiderte Liebe. Für die meisten war das der Anfang des Schreckens, dass sie gemerkt hatten, sie haben sich da in ein Monster verliebt. Ja. Und bei Friedel muss das ganz fürchterlich gewesen sein, nicht? Weil er ja seine Jüdischkeit ja irgendwie als Nebensächlichkeit betrachtet hat, was ja sicherlich in gewisser Hinsicht, ich meine, wenn man jetzt wieder darauf aufpacht, also die Menschen einzuteilen, ist es ein jüdischer Mensch, ist es kein jüdischer Mensch, so läuft man ja in Wirklichkeit dem alten Schema danach. Man fragt nicht, was bist du für ein Mensch, sondern in welche Kategorie gehörst du? Und plötzlich sagt man nicht mehr, das Wort Rasse ist schwer verboten, aber Ethnie, das läuft einfach so locker von der Lippe. Das würde ich auch verbieten. Und dann sagt man, bitte sagt Roma und Sinti und nicht Zigeuner. Ich sage weder Roma und Sinti noch Zigeuner. Ich sage gar nicht. Ich sage, das ist der Durkan und das ist die Yolanda. Und das ist doch egal, nicht? Aber darauf kommen die Leute nicht, denn sie wollen kategorisieren. Sie wollen unglaublich kategorisieren. Und dann ihre Vorurteile hineinbringen. Wenn man Vorurteile sucht, sollte man auch Friedel lesen, voll von Vorurteilen, da weiß man, was Vorurteile sind. Ja? Aber dann weiß ich wenigstens, dass ich Vorurteile habe. Wenn ich Vorurteile habe und ich weiß, ich habe Vorurteile, habe ich schon einen Riesengewinn. Ich habe ja dauernd Vorurteile, man kann ja nicht leben ohne Vorurteile. Aber man weiß, Gott, das ist wieder ein Vorurteil gewesen. Ja? Sie haben natürlich völlig recht, Friedel stellt sich nicht hin und sagt, ich weiß, wo es lang geht. Er sagt nur sehr explizit seine Meinung und seine Meinung ist meistens eine sehr eindeutige. Und schreibt natürlich auch immer wieder dazu, dass die Möglichkeit bestünde, dass er sich irrt. Tatsächlich irrt er sich am Ende des zweiten Abschnitts in Bezug auf die Marsbewohnerschaft und die Wasserverhältnisse dort oben. Liegt ja ein bisschen auch an der Sprache, nicht? Also Schiaparelli hat sie Canali genannt, diese Kanäle, und die Engländer haben Canals dazu gesagt. Und ein Canal ist ein künstlich erzeugter Kanal, zum Beispiel vom Channel. Und damit wird das Künstliche sozusagen hervorgebracht. Und wenn diese Sprache sozusagen mich dann verleitet zu sagen, aha, das ist also ein Kanal, der gebaut worden ist, dann glaubt man, es muss einen Bauer geben. Das heißt, es muss dann Marsbewohner geben. Bis heute glauben manche Leute, es gibt noch immer Leben auf dem Mars, nicht? Da fährt man ja auch hin. Vielleicht gibt es gewisse Lebensformen. Wäre nicht undenkbar. Ich meine, die Hoffnung, dass es irgendwo im Universum Leben gibt, nicht? Das bewegt also viele Menschen. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Ich weiß nicht genau, warum. Aber man möchte Kontakt haben. Man möchte Kontakt haben mit dem Wesen, das dort lebt, auf dem Asteroiden B612. Sie wissen ja, wer auf dem Asteroiden B612 lebt. Das ist der kleine Prinz. Ja? Man möchte den kleinen Prinzen haben. Ja? Weil man möchte irgendwie, wenn es schon den lieben Gott nicht gibt, dann sollen die uns doch wenigstens sagen, wo es lang geht. Die sollen uns doch sagen, wo es lang geht. Ich glaube, das ist was diese Hoffnung. Es ist eine Hoffnung auf eine Weisung. Nicht? Darum ist der Däniken auch so beliebt. Nicht? Das ist ja alles Unsinn, was er geschrieben hat. Ja? Also was Friedel geschrieben hat, ist ja geradezu im Vergleich zu Däniken ja geradezu reinste Wissenschaft. Ja? Was der Däniken schreibt, und das hat sich viel besser verkauft als die Kulturgeschichte der Neuzeit, was der Däniken schreibt, ist einfach Humbug. Aber der Mann, ich weiß genau von einem Wissenschaftler, der dem Däniken einmal begegnet ist und dem gesagt hat, ich kann Ihnen das alles beweisen, hat der Däniken angelacht und gesagt, ja, das ist alles richtig, macht gar nichts, ich verdiene trotzdem mein Geld, nicht? Das ist doch der Witz des Ganzen. Also auch Däniken in Wahrheit ein großer Humorist? Wenn Sie so wollen, ist er schon ein Humorist, ja, ein Humorist. Ich fürchte nur, dass er selber nicht so viel lacht, aber diese Hoffnung weckt in diesen Leuten, dass man sagt, ich brauche die Botschaft von jemandem, der besser weiß als ich. Und die Experten, die glaubt man ja heute nicht mehr. Da muss der Experte von woanders her kommen. Also Mars ist jetzt nicht mehr so in, aber wir suchen ja überall Exoplaneten, die ähnlich sind wie die Erde. Und was wir hoffen, dass dort vielleicht das Paradies ist. Sinnlos. Wir verzichten auf unsere Chance, das Paradies selbst zu schaffen, weil wir da hinaufstarren und irgendwo das Paradies erhoffen. Völlig verrückte Menschen. Im zweiten Teil dieser Passage geht Friedell auf die naturwissenschaftlichen Entdeckungen ein. Er sieht das in einem Wechselverhältnis. Also er meint, dass einerseits die Zeit die Ideen herausbringt und vorgibt, die dann tatsächlich von der Forschung entdeckt werden und entwickelt. Auf der anderen Seite aber natürlich die Ergebnisse der Forschung dann wieder die Zeit beeinflussen. Ja. Beides auch sehr, sehr, sehr interessant und sehr richtig. Es ist interessant, dass es gewisse Zeiten gibt, wo dann plötzlich diese Entdeckungen gemacht werden, manchmal parallel. Unabhängig voneinander, wie kommt das zustande? Das ist in der Zeit drinnen. Es ist auch ganz komisch, wenn Sie einen Gedanken entwickeln, eine mathematische Idee. Sie haben eine mathematische Idee und sagen sich, wusch, das ist was Neues, das ist aber ein neuer Gedanke. Wissen Sie, was Sie machen? Sie haben die Riesenangst, dass das jemand anderer auch gedacht haben könnte und Sie schreiben sie schnell auf, wollen sie schnell publizieren. Weil Sie wissen genau, der Gedanke, den Sie haben, das ist nicht Ihr Eigentum. Sondern Sie haben diesen Gedanken, der ist Ihnen eingefallen. Das ist ein richtiger Einfall. Der ist irgendwo draußen. Und dieser Einfall, da könnte jemand anderem auch passiert sein. Ja? Das ist auch geschehen, mehrfach. Also große Entwicklung der Differentialrechnung, das ist die bedeutendste mathematische Theorie überhaupt. Newton und Leibniz haben sie praktisch gleichzeitig gehabt, unabhängig voneinander. Und sogar ein Japaner soll auch diese Gedanken ungefähr um dieselbe Zeit gehabt haben. Ungefähr um dieselbe Zeit. Nicht umsonst im Barock. Der Barock, wie Friedel komischerweise schreibt, nicht zu sagen das Barock, der Barock ist ja die Zeit, wo man, also das ist von Deleuze, wo man durch Null dividieren versuchte, Null durch Null. Das wäre in der Renaissance undenkbar gewesen. Also die Zeit hat das schon hervorgebracht. Die Renaissance lebt von den Proportionen, da darf man nicht durch Null dividieren. Im Barock, da kommt diese Idee von der Falte, da kann man auch diese Proportionen verlieren. Der Barock ist ja die unrunde Perle, nicht? Das ist ja, die lässt also die Proportionen irgendwie auseinander, nicht? Das ist fast eine moderne Zeit geworden, nicht? Wenn man das Klassische verlassen hat. Und da kommt diese Differentialrechnung. Interessant. Und dann diese Erfindungen, die kommen in einer neuen Zeit. Was mich zum Beispiel fragt, also im Altertum hätte man auch die Erfindungen machen können. Warum hat man im Altertum zum Beispiel nicht erfunden, die Dampfmaschine, den Webstuhl, warum ist das nicht gelungen? Archimedes war ein genauso guter Ingenieur wie Siemens, sicher, ganz bestimmt. Sie haben im Altertum gehabt, bei den Parthern haben sie gehabt, den elektrischen Strom. Mein Elektron ist griechisch, heißt Bernstein, also man hat das alles gekannt. Warum haben die damals die Maschine nicht erzeugt? Gibt es eine Theorie dafür? Sie haben sie nicht erzeugt, weil die Maschinen zu teuer gewesen wären. Die Arbeit war nämlich billig, war nämlich Sklavenarbeit. Also solange ich Sklavenarbeit habe, werde ich keine Maschine erzeugen, weil die Maschine wird niemals so sich amortisieren wie die Sklavenarbeit. Das heißt, durch die Einführung von Gerechtigkeit, durch die Idee, dass alle Menschen gleich sind, muss Arbeit mehr bezahlt werden und da plötzlich rechnen sich Maschinen. Das ist auch ganz hübsch. Also Sie sehen, dass wirklich also ein Gedanke der Aufklärung dafür sorgt, dass es Fortschritt gibt, wenn man Maschinen als Fortschritt bezeichnen mag. Nicht? Und die Maschinen, die Friedel in dieser Passage beschreibt, die haben wirklich Fortschritt gebracht. Ob die Maschinen, die jetzt erzeugt werden, Fortschritt bringen, das weiß ich nicht. Ich meine, der Computer ist manchmal sogar eine Plage. Nicht? Man sitzt vor dem Gerät und betet es an, wie früher das rote Licht, das ewige Licht in der Kirche. Nicht? Man lässt ihn hochfahren und hoffentlich fährt er hoch. Man bewegt die Maus nach oben, der Cursor fährt nach unten, man bewegt die Maus nach unten, der Cursor fährt nach oben, man bewegt die Maus nach rechts, der Cursor fährt nach links. Man ist entsetzt, man ruft den Softwareingenieur, man ruft den Priester. Der Priester kommt, bitte, mein Gerät, also mein Dämon funktioniert nicht. Der Priester dreht die Maus um und sagt, ha, jetzt können Sie das wieder bearbeiten, nicht? Man ist dankbar, man zahlt den Preis. Unfassbar. Und wenn wirklich was Ernsthafteres kaputt ist und das Ding muss aufgemacht werden und der Computeringenieur, auf Deutsch der Priester, arbeitet daran herum und brabbelt irgendetwas, geheimnisvolle Ausdrücke, das Latein der heutigen Zeit, irgendwelche Abkürzungen, dann nachher sagt er, so, jetzt funktioniert es wieder. Man fragt den Priester, und was ist denn kaputt gewesen? Er gibt die Antwort, das weiß ich selber nicht genau, aber jetzt geht's glaube ich wieder. Das ist doch nichts anderes als ein Art Religionskult. Und da wird das, was Aufklärung geschaffen hat, nämlich die Maschine als unser Diener, zu einem neuen Verhältnis, zu einer Theokratie. Wir sind Diener der Maschine geworden. Und da hört sich dann der Spaß irgendwann einmal auf. Ja? Darum wünsche ich mir zum Beispiel Schulen, die sagen, wir sind computerfrei. Das heißt, wir haben schon ein paar Computer, aber die sind einfach da nur zur Organisation, aber sonst gar nichts. Aber die Kinder brauchen derzeit keinen Computer oder nur dann in ganz wenigen Augenblicken, wenn man wirklich einmal dorthin gehen soll. Aber im Wesentlichen bitte frei von dem Zeug. Ihr werdet früh genug Diener dieses Dinges werden müssen. Früh genug. Also stellen Sie sich vor, wie sich das gewandelt hat innerhalb von 30 Jahren. Vor 30 Jahren haben die Leute gesagt, ja, sollen wir da überhaupt noch angreifen? Das machen nur die ganz wenigen Ingenieure, die das können und die müssen die Computersprachen lernen. Vor 20 Jahren, ja, wir müssen das in die Schulen hineinbringen, damit die Kinder wenigstens lernen, wie man das ein- und ausschaltet und dass wir da die ersten Kurse haben. Und dann vor 10 Jahren, wir haben in unserer Schule schon eine Klasse, wo Computer stehen. Und jetzt, wo man sagt, jetzt haben die Kinder wirklich alle ihre Maschinen, können wir nicht irgendwann einmal davon loskommen? Wie wunderbar, wir wollen endlich davon loskommen. Allerdings waren vor 20 Jahren in meiner Erfahrung die Schüler in der Handhabung des Computers ihren Lehrern meist auf allen Ebenen sind sie weit auch jetzt voraus. Sind sie auch jetzt noch, obwohl es schon sehr geschickte Lehrer gibt, aber sind ja jetzt auch schon Lehrer geworden, die Schüler vor 20 Jahren, also die arbeiten schon ganz gut mit dem Ding herum. Aber wozu bitte? Wozu? Dass ich in Wikipedia irgendwelche Sachen glauben muss? Der Glaube wird ja in einer gewissen Weise vervielfältigt, das ist unfassbar. Sobald es in der Computermaschine drinnen steckt, glaubt man es, man kopiert es, man vervielfältigt es, copy-paste, so entstehen massenhaft an Arbeiten. Man glaubt, man ist kreativ, in Wirklichkeit ist man nur ein Abschreiber. Wie schrecklich, nicht? Wie fürchterlich. Aber können Sie sich Verzicht auf dieses teils furchtbare Werkzeug vorstellen? Nein, es wird doch nicht. Warum sollte man? Ich meine, es ist ja, wenn man es geschickt verwendet, ist es ja wirklich ein Segen. Wenn man es gut verwendet, ist es ein Segen. Aber ich habe halt die Angst, dass dieses gute Verwenden, ich meine, man wird ja auch süchtig manchmal. Das wird schon passieren. Sie haben mit Friedel eine Gemeinsamkeit in dem Anspruch, Wissenschaft leicht fasslich, begreifbar unter die Leute zu bringen. Ja. Vielleicht können Sie mir jetzt in dieser Funktion ein wenig helfen. Zu Beginn der Sendereihe habe ich gerne ein bisschen in Primzahlenmystik dilettiert. Ja, vielleicht können Sie diese kleine Scharte jetzt auswetzen und verraten, wo liegt die Besonderheit von Primzahlen aus Ihrer Sicht? Ja, wissen Sie, Sie müssen die Zahlen betrachten einerseits aus der Sicht des Kaufmanns und der addiert nur. Der tut nur addieren und subtrahieren. Und wenn man Zahlen addiert und subtrahiert, gibt es eigentlich nur im Wesentlichen. Da gibt es die 0, die macht gar nichts. Und dann gibt es die 1 und mit der 1 entstehen dann alle Zahlen. 1 und 1 plus 1 und 1 plus 1 plus 1. Und wenn man 1 immer addiert, gibt man einfach alle Zahlen. Also gibt es eigentlich beim Addieren nur ein einziges Atom, wenn Sie so wollen. Das ist die Zahl 1. Und 7 ist einfach 1, 7 mal addiert. Aber das ist, uns hat Pythagoras schon gesagt, das ist doch primitiv. Das ist der Kaufmann, nicht? Pythagoras hat gesagt, die Zahlen sind viel wertvoller. Das wirklich wertvoll ist, dass man sie multiplizieren kann. Da steckt nämlich viel mehr Geheimnis dahinter. Multiplizieren. Und beim Multiplizieren ist die 1 das, was die 0 beim Addieren ist, nämlich ein ziemliches Neutrum, macht nicht viel. Sie multiplizieren 1x mal mit sich selbst, hilft nichts, es bleibt ewig 1. Also da kommt man nicht vom Fleck. Aber wenn man 2 multipliziert, da geht schon los. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ist 8, 16, 32, 64 und so weiter. Sie kriegen schon eine ganze Zahlreihe. Das Komische ist, man kriegt aber nicht alle Zahlen, sondern nur 2, 4, 8, 16. Da fehlt ja schon eine. Von 2 bis 4 fehlt eine. 3 fehlt. Also gut, kommt jetzt 2 und 3. Was können wir da mal multiplizieren? Kriegen wir da alles heraus? Ja, 2, 3, 4, 6 kriegen wir zwar auch heraus, das ist 2 mal 3, aber da fehlt schon wieder eine Lücke. 5 ist eine Lücke. Und dann die nächste Lücke, 7 ist auch eine Lücke. Aha, also 2, 3, 5, 7, was kriegen wir da? Wenn man 2, 3, 5, 7, kriegen wir jetzt alle Zahlen, nicht? Wäre die Idee. Mit 2, 3, 5, 7 kriegen wir alle Zahlen. Schauen wir uns an, also 2 haben wir, 3 haben wir, 4 haben wir, 2 mal 2, 5 haben wir gesagt, 6 ist 2 mal 3, 7 ist 8, ist 2 mal 2 mal 2, 9 ist 3 mal 3, 10 ist 2 mal 5, 11, 11, aha. Und so haben wir immer wieder Lücken. Das sind diese komischen Dinger, die dann sozusagen immer in diesen Lücken stecken. Und diese Dinger, das sind die Primzahlen. Das sind die Bremsen, das sind sozusagen die Atome des Multiplizierens. Jetzt fragt man sich, naja, hört das irgendwann einmal auf? Und da kann man zeigen, das kann nicht aufhören. Es wird immer wieder Lücken geben. Immer wieder, egal wie viel Primzahl man hat, immer wieder wird es Lücken geben. Aber dann die nächste Frage, no, und jetzt sagen wir mal, wie die Primzahlen so aufeinander folgen, da gibt es kein einfaches Gesetz. Diese Lücken kommen also so sporadisch. Manchmal sind sie nahe beieinander, unterscheiden sich nur um zwei, wie zum Beispiel 17, 19, ja, das nennt man Primzahlzwillinge, gibt es viele, viele, viele. Man nimmt sogar unendlich viele, weiß man bis heute nicht, man weiß es wirklich nicht. Und manchmal gibt es unglaublich viele Zahlen, die zusammengesetzt sind, also keine Primzahl sind, zwischen zwei Primzahlen. Also die sind weit voneinander entfernt, aufeinanderfolgende Primzahlen weit voneinander entfernt. Man kann zeigen, dass diese Entfernung beliebig groß sein kann. Also es ist ein geheimnisvolles Ding. Das sind das Geheimnisvolle und jetzt will man natürlich wissen. Nicht? Also jetzt fängt man an, ich will wissen, ich will wissen, ich will wissen. Wir wollen alles über Primzahlen wissen. Der große Gauss soll also wirklich, also schon als kleines Kind, sich diese Primzahl überlegt haben und wie kommt das Gesetz. Und dann hat er sich die Primzahl immer aufgezählt und aufgezählt. Er konnte unglaublich gut rechnen. Wenn er traurig war oder wenn er im Fahrt war oder wenn er Angst gehabt hat, in allen Existenzialen, Heidegger nennt das die Existenziale, also in allen besonderen Augenblicken des Lebens, so schreibt der Daniel Kehlmann in seinem Buch, hat er sich einfach die nächsten Primzahlen wieder aufgezählt. Wer sind die nächsten Primzahlen, ja? Weil sie immer wieder neu sind. Ist immer wieder, jede Primzahl ist für sich eine eigene Welt, nicht? Und seine Vielfachen erzeugt dann wieder eine unendliche Zahlenreihe, die vorher noch nicht erreicht worden ist. Also die Zahlenwelt der Primzahlen macht die Zahlenwelt unendlich dimensional. Das ist natürlich spannend. Spannend. Ja, für die, die sich interessieren. Für die, die sich nicht interessieren, die sagen halt, na, das schaue ich mir lieber der Great Gatsby an. Nicht? Also ist okay, soll sein, ich habe nichts dagegen. Ich schaue mir auch der Great Gatsby an, bin aber nebenbei gesagt ein bisschen enttäuscht gewesen vom Film. Ich glaube, Robert Redford war doch besser. Robert Redford war besser. Aber wie dem auch sei. Gut. Die einzige praktische Nutzungsmöglichkeit der Primzahlen meines Wissens liegt in der Kryptographie. Ja, aber das ist viel. Das ist viel. Damit können Sie Millionen verdienen. Also ein paar große Primzahlen zu finden, die noch niemand kennt, da zahlt man Ihnen was. Da kriegen Sie Geld. Aber Sie müssen schon sehr groß sein. So 300-stellig, 400-stellig müssen Sie sein. Es gibt viele, es gibt sehr viele. Das ist richtig. Einer der größten Lieblinge der Primzahlen, der große Mathematiker Hardy, Godfrey Hardy, hat gesagt, er beschäftigt sich so gerne mit Primzahlen und der Zahlentheorie, weil er sicher weiß, dass es zu nichts Nutze ist. Man kann damit auch auf keinen Fall Kriege führen. Also Hardy war stolz, dass er sich mit diesen Primzahlen beschäftigt, weil die zu nichts Nutze sind. Und er würde sich heute im Grab umdrehen, weil gerade die Geheimdienste, die das schmutzigste Geschäft der Welt machen, brauchen sie jetzt. Also es ist wirklich, die Welt ist verrückt. Ja. Höchst eigenartig. Also selbst wenn man Mathematik treibt und sagt, bin ich doch wirklich in einer eigenen esoterischen Welt und da tue ich niemandem etwas Böses. Tja, man ahnt nicht, die Bösewichter lauern einen immer auf und sind so ideenreich und nehmen einem die guten Gedanken und machen sie einem alle kaputt. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Rudolf Taschner. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 25. Juli 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.